Don't hold back the music, better let it move ya. Und ihr seid live dabei. Sunshine Live, Melomania Deluxe, 2 Stunden lang bis 24 Uhr für euch in dem Mix. Der DJ Nummer 1 weltweit, Tiësto aus Holland. Jetzt kurz Werbung, dann geht's weiter mit dem Set von Tiësto. Sunshine Live, Melomania Deluxe.

Und mittlerweile sind wir in der zweiten Stunde. DJ Tiesto aus Holland live in the Mix. Nur auf Sunshine Live. So dance. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Melomania Deluxe. We'll be right back. Sunshine Live, Melomania Deluxe. Mellomania Deluxe.